Ich sehe drei Mädchen. Ich sehe das Bild nicht, aber ich weiß noch, dass sie Skateboards hatten, kann das sein? Ah, ja. Genau. Genau, das ist es. Es sind drei junge Mädchen, würde ich sagen, die so in sehr stolzer Pose mit Skateboards vielleicht auf einem Schulhof stehen. Alle Kopftücher, genau, und bunte Kleider an. Und ich vermute, dass das möglicherweise in Afghanistan ist. Nee? Oder Palästina. Weißt du es? Woher? Ich weiß es nicht, aber ich schaue mir das Gebäude dahinter an. Mhm. Und das ist ja so ein, das sieht zumindest nach, also entweder nach einem öffentlichen, also nach einem Schulgebäude aus, hat aber auch sehr was Containerartiges, könnte auch eine Siedlung sein. Mhm. Aber es könnte genau Kurdistan sein, im Irak oder in Syrien. Es könnte alles sein, genau, deswegen spreche ich von diesem Gebäude, aber es muss nicht unbedingt, also ich weiß nicht, ob es jetzt der Bezug zur Flucht sozusagen so explizit hier sein muss. Das kann er sein, muss er aber nicht sein. Ich glaube, das ist auch egal auf dem Bild. Genau. Ja. Es geht um Empowerment von Mädchen. Ja. Selbstermächtigung, dass sie in der Lage sind, sich zu bewegen, frei zu bewegen. Dinge zu tun, die ihnen vielleicht nicht zugeschrieben werden. Mhm. Mhm. Mhm. Man sieht auch selten Frauen, die irgendwie skateboarden oder sowas. Mhm. Das sind das immer nur Männer oder Jungs. Mhm. He's like a boss. Who moves? Eine mehrspurige Montage der Beweggründe. Ein Hörspiel von Swoosh Liu. Mit den Stimmen von 12 Frauen in Bewegung. Auf dem Bild sehe ich ein Tonstudio. Ich sehe viel Teppich, dunkelblau und schwer. Sogar auf dem Tisch in der Mitte ist Teppich, damit der Tisch keine Geräusche macht. Auf dem Tisch sehe ich wiederum viele Bilder, mindestens 30. On and above the table, mounted on a tripod, are several microphones. Um den Tisch sitzen 8 Frauen. Zwei Frauen stehen in der Sprecherinnenkabine. Zwei Frauen sitzen hinter dem Tonpult. Über der Tür hängt ein rotes Schild, auf dem Ruhe steht. Es leuchtet. Bild Atlas 5. Viele Bilder auf dem Tisch, unterschiedliche Anordnungen nebeneinander. Ja, ich habe mir diese 4 Fotos ausgesucht, weil die zeigen, wie unterschiedlich Frau sein ist. Und gleichzeitig, also, ziehen so starke Bilder, finde ich. Such strong pictures. Jeder hat eine individuelle Geschichte, eine historische Geschichte. Wir könnten alle so vieles reinproduzieren. Jetzt hast du auch das sozusagen geografisch geordnet. Wir haben auch darüber gespinnt, wo das Bild mit den 3 Frauen mit Skateboard sein könnte. Wir gehen davon aus, das ist nicht Deutschland, das ist nicht Deutschland, das ist Geschichte, das ist auf der Flucht. Und es ist sehr schön, dann sich zu überlegen, dass genau diese Erfahrungen auch Deutschland ausmachen, dass wir von dieser Erfahrung auch das Frausein in Deutschland verstehen können. Und also ich glaube, ich habe sehr lange gebraucht, um meine Ästhetik zu dekolonialisieren, weil es so wenig nicht weißen Frauen abgebildet sind und in den Medien vorkommen. Es ist wirklich sehr interessant, wie wir immer auch nur einen Körper sehen und dann geografisch denken. Sie deutet auf ein Bild vor sich. Einmal die Frage, wie wir von Einzelschicksalen sprechen oder wie ich auch vorher gesprochen habe über die Pilotin oder die andere Frau, diese Einzelkämpferin, das natürlich, Mann, ey, dahinter ist eine riesen Geschichte von Hochkommen und irgendwie schaffen und da sind Kämpferinnen so und Vorbilder und große. And yet they are role models and great inspiring touching stories behind them. Geschichten dahinter. Also Rassismus funktioniert nur mit Bildern. Racism only works with pictures. Selbe Bilder reproduzieren und weil diese Bilder da sind, dann ordnen wir die Welt wie in einem Katalog. Also du siehst so aus, also kommst du daher und daher und magst du das, das und wahrscheinlich deshalb sprichst du so und so. Pictures are like pigeonholes for mankind. Bilder sind dann wie Schublade für die Menschheit. Standbild. Still. Eine Sammlung demontierten Zusammenhänge. Ein Atlas of pictures. Der Bilder. Wer orientiert sich in einer Sammlung? Who is finding her way? Da kann man auch sagen, was vermittelt sich hier auf einer Karte? What is being conveyed? Wohin führt das hier? Im Überblick. On a map. Oder das geht nicht, das ist das falsche Wort. Vielleicht. Where does it lead? An overview. Oh. Ich wünsche mir mehr Abbilder, Vorbilder I wish for more images, von role models. Starken Mädchen, starken Frauen statt, und das wäre jetzt sozusagen das Gegenteil davon, wir erleben permanente alte, weiße Männer. Und das hängt damit zusammen, dass auch zu wenig Frauen immer noch in der Medienlandschaft sozusagen sind. Also zu wenig Frauen Fotografinnen sind, Kamerafrauen, Regisseurinnen, bei den Rundfunkanstalten arbeiten, in den Entscheidungsgremien sind, weil dort dann entschieden wird, welche Bilder kommen dann in die Öffentlichkeit. Nachdem sie zwei Bilder nebeneinander gelegt hat, sagt sie: Aber ich glaube, dass durch diese viele Bilderflut, irgendwie viele Bilder, auch ein Raum da ist für andere Bilder, widerständige Bilder, empowernde Bilder und nicht, also nicht nur dieser Blick sozusagen, die bestimmen und alles ist sozusagen, ne, die packen uns in Schubladen, sondern selber sich einfach dahin zu stellen und zu sagen, hier, ja. Yeah. Ein Bildatlas, der beides zugleich vermag. Uns zu befremden und uns in den Räumen und Bewegungen der Geschichte zu orientieren. Die Montage ist der Ausdruck eines Zweifels, der sich zwischen den Bildern einnistet. Inmitten der Bewegungen blitzt unter den Händen der Kooperative, der Arrangeurinnen, eine temporäre Kartografie der Bilder auf. As one of an infinite als eine mögliche von unendlich vielen Anordnungen. Ich sehe Kraft. Zeigt viel. Also ich sehe ein Pass mit hebräischer Schrift. Frauen mit Kindern. Ich sehe drei Mädchen. Irgendwo aus dem Jahr 1936. Ich weiß nicht, wo das Bild war. Und das andere Bild zeigt an der ungarischen Grenze. Drei Mädchen. Und Mutter. Auf Skateboard. Und für das Bild die Kopf, die ich weiß nicht, was Skateboard zeigt. Vater, in dem Sinne, Klammer, normal. Ich sehe Wasser. Weil es in vielen Ländern verboten ist, dass Mädchen sich für Jungs bilden. Siehst du die Politik? Ich sehe hier eine Brücke mit ganz viel Respekt, ein Bild, wie viele Leute auf dem Marsch sind. Ich sehe ein... Du siehst einen Fluss mit Flößen und zwei Frauen, von der eine einen Sonnenschirm trägt. Ich sehe eine Frau, die als Astronautin ein Gebäude... Nennen Sie es Übersicht, wenn Sie wollen. Overview, oder nennen Sie es übersehen. Or call it overlooking. One thing fest is steht, never being mit der Anordnung der Zusammenhänge nie zufrieden zu sein, is a premise ist eine Voraussetzung für Bewegung. Eine Frau mit Kindern durchbricht einen NATO-Stacheldrahtzaun. Und deshalb habe ich dieses Bild gewählt. Also ich sehe hier das auf dem zeigt, Foto eine Familie, Leute, die versuchen, bei der die Frau ein Kind auf dem Draht und auf dem Boden ist, die Grenze auf allen Vieren und versucht unter den Stacheldrahtzaun zu brechen. Kommen. Dieses Bild habe ich Gott sei Dank nicht erleben müssen, aber es war mir bewusst, wenn ich mich entscheide, von das trockene Land woanders zu gehen, das könnte mit Gefahren verbunden sein. Und diese Gefahr hatte ich auf mich genommen und mir ist nichts, Gott sei Dank musste ich so nicht nehmen, es war nur als Symbol. Ich habe das Foto gewählt, weil ich der Meinung bin, dass das ein riesiges Problem der heutigen Zeit ist, dass Menschen mit Zäunen und mit Waffengewalt davon gehindert werden, zu wandern. Und es wird dabei nicht berücksichtigt, warum sie wandern. Und auch, dass die Ursachen für das Wandern oder in dem Sinne Flucht wahrscheinlich hervorgerufen wird von der westlichen Welt, in die die Menschen versuchen zu gelangen, weil es bei denen nicht mehr lebensfähig ist oder weil sie da nicht mehr leben können. Und das ist ein großer Grund, warum ich mache, was ich mache. Das heißt, Menschen versuche zu unterstützen, nicht diese Route zu gehen und versuchen, den Visas zu beschaffen, sodass sie nicht Fluchtwege bestreiten müssen, sondern einfach ins Flugzeug einsteigen, so wie ich es mittlerweile kann. Sie überlegt. Ich habe diese Bilder ausgesucht, weil gerade haben wir ja sehr viel mit Kriminalisierung zu tun. Kriminalisierung der Geflüchteten, Kriminalisierung der solidarischen Menschen und das in ganz Europa. Das hat halt viel mit Medien und mit der Politik zu tun, diese Bilder zu verdrehen. Ne? Das Bild, was wir vor kurzem gesehen hatten, wo alle irgendwie dafür waren, ist jetzt komplett so, egal ob es ein Frauen mit Kindern ist, ne? das ist Bedrohung. Das wird als Bedrohung wahrgenommen. Und das ist das, wo worüber man, glaube ich, auch viel reden muss. Ne? Warum? Sie legt das Bild zur Seite und greift nach einer Karteikarte mit einem Wort drauf. Mir war es wichtig aufzuzeigen, einerseits wie komplex die Sachen sind und dass die Migrantin einfach nicht nur die Migrantin ist und dass Migration auch nicht so ein unidirektionaler Weg ist, sondern dass es verwobene Geschichten sind, dass wir immer in irgendwelchen Formen von Austauschen waren, so, ne? Aufzuzeigen, also nicht nur diese Stimmen, sondern auch diese ganzen Prozesse und und auch die Involviertheit von Deutschland. Ey, wir behandeln hier irgendwie Migration, als sei das was Abweichendes, ja? Da kommen die anderen, kommen rein und können sich nicht richtig integrieren. Und das hat sich hier gerade durch diese ganzen Integrationsdiskurse, und das hat mich wirklich, jetzt erinnere ich mich, das hat mich derbs krass angekotzt, so. Ja, das ist alles die Abschreckungspolitik. Die wollen nicht, dass noch weitere nachkommen, aber es kommen trotzdem weitere nach, egal was sie tun. The situation in the world does not change by residence laws. Durch Aufenthaltsgesetze. Ich fand das so nervig, dieses Integrationsgerede, wo ich wirklich immer dachte, ey, Integration in was denn? Integration into what? Weil für mich nie, also ich habe nie dieses homogene Deutsche irgendwie gesehen, ne? Und da waren ja dann auch alle immer sehr ausdifferenziert, natürlich, und wir sind nicht alle gleich und alle ganz unterschiedlich, aber sobald es dann um so eine Migrantin geht oder die migrantische Community, ist das ein homogener Block. Zack, das sind die. Und das war wirklich so eine Sache, nee, Leute, das... Dieses Objektivieren und dieses, als ob wir da nur so entweder pathologisch oder total gut funktionieren, aber so ein Klotz irgendwie da sind, den man, das wollte ich nicht so stehen lassen. Standbild. Eine mehrspurige Aufforderung zum Zuhören. Still. A multi-track call to listen. What is transported? Was transportiert hearing? Das? Hören. What can they do? Was vermag das? Verstehen. Resumiert das. Was öffnet das? Zuhören. Listening. Слушать. Hearing and listening in Arabic, like hearing and listening is the same. Ganz kurz nur, könnt ihr zwischendurch noch mal beschreiben, was ihr gerade auch gesagt habt? Vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz, könnt ihr gucken, dass ihr nicht auf den Tisch klopft? Ich habe die Bilder gesammelt über Bewegung, über... I have collected these images of movement about, well, the attempt to form transnational solidarity based on being a woman or feeling like a woman. Und den Dialog organisieren. Organizing the dialogue. Zwischen den Bildern. Pictures. Zwischen den Sprachen. Between the zwischen den Positionen. Das Standbild ist der Versuch, die Komfortzone zu beschreiben. Sich finding als Hörerin yourself finden as a listener und als Akteurin verorten. From where am I listening? Who wen am I understanding? Ich? Was mache ich? What I'm doing? Zuhören heißt, den Kontrollraum des Visuellen verlassen. Listening means abandoning the control room of the visible. Die Macht der Bezeichnung unterminieren. Undermining the power of signification. Mit geöffneten Ohren die sichtbare Ordnung unhaltbar machen und sie mit der Unordnung des Akustischen konfrontieren. Call it nennen Sie es if you want. Resonanz. Or call it, wenn Sie wollen. Resistance. Oder nennen Sie es widerständig. One thing fest steht, zuhören listening ist ein Prozess, der niemals ends. Endet. Bild 18. Banner auf einer Demo. Keine Lager für Frauen. Auf diesem Bild sieht man eine Demonstration, ein Protest. Ganz groß ist ein Banner zu sehen, wo drauf steht 8. März, Internationaler Frauenkampftag. Keine no camps Lager für for Frauen, women. Alle Take Lager down abschaffen. All camps. Hinter dem Banner befinden sich nur Frauen, die das Plakat da halten. Ich sehe ein Foto, wo Frauen auf die Straße gehen, demonstrieren mit einem Banner, wo drauf steht, kein Lager für Frauen. Finde ich sehr motivierend und inspirierend. Bild 3, eine Demo mit einem Banner. Women of the World Unite. Auf dem zweiten Bild sehe ich auch eine Demonstration bzw. ein Protest in USA mit ganz vielen bunten Menschen, ganz viel pinke Farbe. Auf dem dritten Bild, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild, da heben Frauen ihre Fäuste hoch. In der oberen Hälfte des Bildes ist ebenfalls ein Banner drauf zu sehen, wo drauf steht Women of the World Unite. Sie erzählt, warum sie die Bilder ausgewählt hat. Das oberste mit dem keine Lager für Frauen, weil es die klassische Frauenbewegung nochmal mit einer anderen Ebene verknüpft, die zwar durch dieses Women of the World Unite auch rauskommt, aber da nochmal zumindest eine andere angestrebte Gemeinsamkeit irgendwie aufmacht. Und tragen ein Transparent, wo steht Women of the World Unite. Und das habe ich gewählt, weil ich auch der Meinung bin, dass das passieren muss. Frauenrechte und die gesamte Frauenbewegung oder die gesamte Frauenbewegung ist entstanden durch starke Frauen, die sich eingesetzt haben für die Rechte. Wie man auch auf dem Bild sieht, das sind verschiedene Frauen mit verschiedenen Hintergründen. Ja, und ich glaube schon, dass das so gemeinsame Momente, das muss dann nicht immer so groß sein, wie es jetzt auf diesen Bildern zu sein scheint, aber shared moments and struggles and process of change. Weil ich genau feststelle, dass die Lage für ganz viele Leute ziemlich beschissen ist und für Frauen dann aber einfach immer noch eine Schippe draufkommt sozusagen. Und genau, das ist, finde ich, in diesem Bild ausgedrückt, weil es eben der Anlass ist, der Frauentag. Women's Day. Und er wird aber genutzt, um migrantische Themen auch zu adressieren. Und da werden dann eben zwei Kämpfe zusammengeführt, was ja, meiner Meinung nach, glaube ich, noch viel mehr, gerade in Zeiten wie heute, noch viel mehr passieren sollte. Sie überlegt und erinnert sich. Wir sind dann zusammen mit der Polizei in ein anderes Flüchtlingslager, das isoliert war, umgezogen. Als wir dort waren, haben wir haben uns das Lager angeguckt. Wir haben gesagt, also so können wir nicht noch weitere leben. Wir leben schon seit 8 Jahren in einem Lager. Wir müssen irgendwas tun. Und dann sind wir, also meine Familie, durch das Lager vom Zimmer zu Zimmer gegangen, haben geklopft und haben gefragt, habt ihr irgendwie Telefonnummern von Menschenrechtsorganisationen und so weiter? Und dort habe ich angerufen und wir haben ziemlich schnell einen Termin vereinbart und entschieden, eine Demonstration zu organisieren. Sie blickt auf. Ich habe das Bild ausgesucht, weil das Bild mich an meinen Anfang quasi erinnert. So habe ich angefangen, politisch aktiv zu sein, nämlich mit einer ersten Demo, die es bei uns gab. Ich kannte bisher immer nur Männer, die aktiv waren, auch bei Jugendliche ohne Grenzen ganz viele Jungs, die mitmachen, aber man sieht selten Frauen. Ja, deshalb freut mich, dass die Frauen endlich auf die Straße gehen und ihre Rechte einfordern. Women to go out onto the streets to claim their rights. Heute ist Power Empowerment Tag. Ja. Heute ist gute Laune für mich. Still, mehrere Spuren mit bewegten Stimmen. Polyphon. Eine Vielstimmigkeit. Wovon erzählt das Übersetzung? What does it convey translating? Würde ich sagen, Preot? Worüber spricht das? Bedeutung? Was versteht man darunter? Kann man das auch so sagen? Sie legt die Bilder zur Seite und wählt aus dem Stapel Karteikarten einen Begriff. Im Zusammenhang Empowerment und Solidarität, was finde ich beides super wichtige und aber auch ein bisschen schwierige Begriffe sind. Difficult terms. Weil sie gerade, glaube ich, überall ständig benutzt werden und für Empowerment. Alles. Empowerment ist ich jetzt auch nicht das, sagen womit könnte, ich angefangen habe, um aus der Opferrolle rauszukommen. Sich selbst zu empowern, für eigene Rechte zu kämpfen und laut sein. Für sich und für eigene Rechte irgendwie laut zu sein. It means something. Wessen Stimme voice sich hier hören. Hear. Wer eine Who Stimme bekommt. Wer sich eine Stimme nimmt, das sind Unterschiede und das produziert Unterschiede. Ich glaube, ein Teil von Empowerment ist, überhaupt die Bedingungen zu schaffen, dass zumindest ansatzweise alle so teilnehmen können, wie sie teilnehmen möchten. Und da gehören dann für mich Sachen wie Übersetzung, Kinderbetreuung, Räumlichkeiten, Zeiten dazu. Man geht von einer Sprache in eine andere Sprache. We move from one space to another, but und meint aber immer etwas Drittes. Man könnte auch sagen, ein Übersetzen im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Aufbrechen von einem Ufer zu einem anderen. Leaving one place for wobei another. Das Ziel alles andere als klar ist. Destination is far from clear. Bewegung heißt Prozessveränderung. Bewegung heißt Menschen Wissen vermitteln, das man sich angeeignet hat aufgrund des Struggles. Und das an die weiterzugeben, damit die sich selbst bewegen und nicht stillstehen. Using voices to turn images into stories. Eine kollektive Suche nach Positionen. Und es da auch, glaube ich, ganz viele Aushandlungsprozesse noch bedarf, weil genau es ziemlich leicht ist zu sagen, ich bin solidarisch und ich handle in Solidarität mit Gruppe XY. Und es dann aber auch schnell passiert, dass man Gruppe XY gar nicht so richtig fragt, was denn Solidarität für die bedeuten würde und ob sie Solidarität überhaupt brauchen oder wie das für die aussehen würde. Und genau, ich aber schon Solidarität verstehen würde als ein Zusammenkommen verschiedener Lebensrealitäten und irgendwie perspektivisch über die Unterschiede, die wir nicht geschaffen haben, hinwegzukommen. Und das ist, glaube ich, sehr schwer. Und da müssen wir Privilegierte uns, glaube ich, auch eher ein bisschen zurücknehmen. It's no longer about es geht nicht mehr um Verständlichkeit. Es geht auch nicht um Verständnis. Es geht ums Zuhören. About getting closer, sich zuhörend annähern. Translation means Übersetzung heißt Anerkennung von Differenz. Und da habe ich auch gelernt, was es heißt, dass man einfach auch zusammen füreinander stehen kann, dass es möglich ist. Ja, man braucht aber geteilte Erfahrungen. And shared experiences. Und deswegen habe ich das Bild auch rausgegraben. Nennen Sie es Polyphon, wenn Sie wollen. Call it polyphonic, if you want. Or call it, oder nennen Sie es mehrere Spuren verfolgen. Tracks. One thing fest steht, wer zuhört und wer spricht, and who speaks. Ist That's immer auch eine question. Politische Frage. Die Bilder werden hin und her geschoben. Sind zwei mittelalte Menschen, würde ich erstmal sagen, westeuropäisch, beziehungsweise ein typisches Touristenbild. Ein Bild, auf dem man im Vordergrund zwei Menschen an einem Strand sieht. Bild 36. Zwei Badende am Strand schauen auf ein Schlauchboot auf dem Meer. Sich dem Meer zu wenden, was im Hintergrund zu sehen ist. Und auf dem Wasser sieht man in einiger Entfernung, aber gut erkennbar, ein Schlauchboot, auf dem mehrere Personen sich befinden. Auch darunter für mich einfach nochmal als Veranschaulichung, dass in dieser jetzigen Zeit Extremes meet. Solche Extreme aufeinandertreffen. Menschen, die Urlaub machen, die jegliches Privileg besitzen. Sie können von Land zu Land reisen, sie haben genug Geld. Sie baden in der Sonne und andere Menschen sterben vor denen nicht weit entfernt, weil sie all das nicht machen können und auch nicht dürfen. Und das ist für mich einfach so eine, wie gesagt, Erinnerung. Einmal, warum ich aufstehe und für diese Menschen kämpfe. Erinnerung für mich, welche Privilegien ich habe. Und auch ein Reality-Check, in was für einer merkwürdigen Welt wir leben. Sie ergänzt. Interessant hier, wie sind alle Menschen gleich Rechte, aber jedoch das Bild zeigt, dass manche können es genießen, in Sonnen baden und andere könnten wahrscheinlich daran ertrinken. Sie schauen sich das Bild genauer an. Eine fragt, ob das Bild eine Grenze ist. Dieser Raum hier, dieser Raum als Grenze und als Übersetzung, also so, ne? Irgendwie sieht das aus nach null Kommunikation. Ne? Die sind sich wirklich gegenüber und es gibt keine Kommunikation. Also ja, auch fehlende Übersetzung. Dann. Genau. Also. Ja, Unübersetzbarkeit. Inability of translation. Wie kannst du diese unterschiedlichen Bedingungen eigentlich hier so übersetzen? Ja, dann gehört das auch hier dazu für mich. Sie fragt, welches Bild sie meint. In diesem Bild, da sind zwei Frauen, eine weiß, eine schwarze, und sie haben diese bekannte Black Panthers Faust. Und das Bild für mich ist eine Scheingleichheit, die gar nicht möglich ist, weil da eben ein Moment der Unübersetzbarkeit gibt, die mit dieser Karte zu tun hat, die Kolonialkartierung der Welt. Colonial Mapping of the World. Auch wenn wir es gern hätten, Unity in Diversity. Einheit in der Vielfalt oder Vielfalt in der Einheit, gibt es Erfahrungen, experiences that die cannot be translated nicht übersetzbar and that werden können cannot be heard und nicht genug gehört werden können. Eine kurze Frage über die Sprechanlage aus dem Nebenraum. Die Bilder rascheln ein wenig auf deinem Schoß. Könntest du die einfach auf das Pult legen? Ja. Dankeschön. Standbild. Still. Eine Versammlung von bewegten Perspektiven. Sie positionieren sich zu den Bildern aus dem Blickwinkel einer Aktivistin, einer Migrationsforscherin, einer Erzieherin, einer Mutter, einer Musikerin, einer Autorin, einer Migrantin, einer Träumerin. But none of them has only one perspective. How perspectives. Inwiefern Perspektiven? Kann man übersetzen aus Perspektive. In welchem Rahmen? In which Position? Position. Position. Mokre. Was klingt da an? Stellungnahme. Kommentar über so sie meine Position. Kann man auch sagen. Privileg. Sie nimmt eine Karteikarte mit einem weiteren Begriff und legt sie neben die Bilder. Privilegiert? Im Vergleich zu vielen anderen Menschen hier in dieser Gesellschaft. Aber ja, das war zum Beispiel, Privilegien war nie etwas, womit ich mich beschäftigt habe, weil die waren nicht da. Das Wichtigste war ja irgendwie dieser Kampf, irgendwie das Recht zu bekommen, da zu bleiben. Und daraus ergibt sich dann, ja, kam dann halt alles andere, ne? Aber jetzt irgendwie, also wenn du irgendwie eine total lange Liste hast, was du alles nicht machen darfst und alle anderen können es aber machen, dann ist es immer sehr präsent. Ne? Es ist die Frage, wie sehr man sich damit beschäftigt. Sie überlegt. Ja, und das sind Lernprozesse. Learning processes. Die aber, glaube ich, auch mit Übersetzung und eben einem gegenseitigen Perspektiven aufzeigen. Having to do with translation and showing each other different perspectives. Sie ergänzt zu dem Begriff. Das eine ist ja die Sprache, das andere sind ja die Erfahrungen, ne? Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die in einer Sprache, also nicht in einer Sprache, sondern irgendwie so zu übersetzen, dass sie auch dass ich sie auch weitergeben kann, ne? Never stop asking questions. Who stands where? Who took the picture? From where is the picture looked at? Sie legt die eine Karteikarte zur Seite und nimmt eine andere. Also leider muss ich zum Beispiel, wenn ich über Emanzipation nachdenke und über die Geschichte der Frauenbewegung, vor allem in Europa, muss ich automatisch auch an Kolonialismus denken. Und diese Verflechtungen, die es ermöglicht haben, zum Beispiel, dass Frauen in Deutschland Wahlrecht haben, oder die Art und Weise, wie sie eine politische Stimme bekam, die unmittelbar mit den Verflechtungen von also Eigentum von Land in den Plantagen von damals in Tansania und in Zanzibar zusammenhängen. Und da denke ich, okay, also das Problem mit den Begriffen, die wir im 20. Jahrhundert operiert haben, aus einer utopischen Perspektive von wegen Emanzipation, Bewegung, Aufklärung, sind Begriffe, die sehr viel nach einer universellen Art und Weise des politischen Lebens sozusagen ausgerichtet sind. Also wir alle Frauen brauchen gleiche Rechte und wir alle sollten uns dahin bewegen und wir alle sollten aufgeklärt werden und so weiter. Und wir sind in eine Zeit eingekommen, wo uns jetzt nochmal wichtig ist, Individualität irgendwie und Differenz nochmal einen Platz zu geben. Und da frage ich mich, okay, inwiefern können wir dann da noch mit solchen kollektiven Begriffen operieren? Also vielleicht ist ja die Übersetzung tatsächlich eine post-emanzipatorische politische Intervention. Post-Emancipatory Political Intervention. Immer unruhig bleiben. Always remain restless. Sich nie auf etwas Endgültiges festlegen. Never take final decisions. Im und gegen das Blickregime Allianzen bilden. Build alliances in and against the GAS regime. Nennen Sie es innehalten, pausing, wenn Sie wollen. If you want. Oder nennen Sie es denn Versuch, in Bewegung zu bleiben. The attempt to keep moving. Fest steht, wer in den Rahmen tritt und wer aus dem Rahmen fällt, ist immer eine Frage von Privilegien. So, wenn du jetzt vor mir stehst und dann Mensch, aber du weißt auch, in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es Tausende. Und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt... Wir erwarten heute Geflüchtete, wenn wir nicht auch nicht schaffen. Da sind wir jetzt in diesem Zwiespalt und die einzige Antwort, die wir sagen, ist, bloß nicht so lange, dass es so lange dauert, bis die Sachen entschieden sind. Wir fordern ein... Sie hat auch ihre Meinung dazu gesagt, und das finde ich auch in Ordnung. Gleiche Rechte für alle genau, Menschen, also ich hier leben. Damit abrufen. Das was bringt. Oh, komm. Du hast das doch prima gemacht. Das ist eine belastende Situation. Deshalb möchte ich sie trotzdem einmal streicheln, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch... Bild Atlas 3. Bilder, die sich eine Stimme nehmen. Bild 33. Merkel streichelt. Bild 69. Sprecherin bei einer Protestaktion von Jugendliche ohne Grenzen. Du hast dir zwei Bilder ausgesucht. Beide beinhalten Mikrofons und Kameras wahrscheinlich. Einmal ist Merkel von hinten zu sehen. Sie beugt sich zu einem Kind hin und das Kind weint. Genau, ich fand das Bild sehr beeindruckend. Man sieht, oder ich habe zumindest ganz wenig in den Medien gesehen, wie Geflüchtete zu Wort kommen. Es wird immer über die gesprochen, aber nie direkt mit denen. Und ich habe einen Lieblingsspruch, der heißt, wer kämpft, kann verlieren. If you fight, you might lose. If you don't, you have already lost. Ich glaube, wäre sie, das Mädchen hier mit der Bundeskanzlerin, wäre sie nicht in der Öffentlichkeit, wäre sie wahrscheinlich schon längst abgeschoben. Sie zeigt den anderen die Bilder und erklärt. Also ich habe dieses Bild mitgebracht. Da sieht man ein Mädchen mit Migrationshintergrund. Drumherum ganz viele Kameras. Das war bei einer Konferenz von Jugendliche ohne Grenzen. Und danach gab es halt Zeit für Interviews und man sieht, wie sie von ganz vielen Kameras umrandet ist und erzählt, warum die jugendlichen Geflüchteten gerade dort sind und was die Forderungen sind. Sie fügt noch hinzu. Ich habe diese Bilder genommen, weil auf beiden Bildern zu sehen ist, wie zwei junge Frauen, junge Mädchen vor großen Medien, einmal im Fernsehen, hier unten dann auch im Fernsehen, zu Wort kommen, ihre eigene Stimme erheben. To raise their own voice. Mir ist es wichtig, dass sie den Mut genommen hat, ihre Stimme zu erheben, für sich selbst zu sprechen und mit ihren Belangen in die Öffentlichkeit zu gehen. Ein Kommentar zur Auswahl der Bilder. Naja, die Frage ist, wer kriegt das überhaupt mit? Also wenn wir über Mehrheitsgesellschaft reden, wer kriegt das überhaupt mit, was wir durchgemacht haben oder was wir alles erlebt haben? Und die andere Frage ist irgendwie, was gebe ich, also was erzähle ich den anderen? Das heißt, irgendwie, ich erzähle jetzt nicht in der Öffentlichkeit darüber, was ich durchgemacht habe. Am Anfang, als ich neu drin war, hatte ich so das Gefühl, alle wollen irgendwie wissen, alle wollen über deine persönliche Situation wissen. Was hast du erlebt und wie schlimm war das für dich und wie ging es dir damit und die Angst und Abschiebung und oh, ist alles so schlimm und schrecklich. Und ich habe also relativ früh gemerkt, so dass, nee, warum soll ich bitte schön meine Geschichte erzählen? Warum? Ich will kein Mitleid. Und ich will auch nicht meine persönliche Geschichte jetzt irgendwie in einem Panel irgendwie anderen Leuten erzählen. Ich will nicht jetzt irgendwie als Opfer gesehen werden, ne? Und ich habe das auch erst mit der Zeit gelernt, irgendwie, wie ich auf bestimmte Fragen reagiere. Dass ich bewusst bestimmte Sachen erzähle, um klarzumachen, was da für Kämpfe drin waren und für Erfolge. Aber jetzt nicht so auf einer sehr persönlichen Ebene, also immer mit Verbindung mit, ja, mit vielen anderen, die ja auch in der gleichen Situation waren. So. Und das ist, finde ich, das macht dann einen großen Unterschied, wie du dann gesehen wirst. Ne? Die erste Frage muss nicht sein, irgendwie, oh, wie schlimm die Flucht ist. Und die erste Sache, die daran, woran man denken muss, eigentlich muss sein, wie stark muss man denn sein, um sowas zu überleben, um das irgendwie durchzumachen, ne? Und das, was man hier erlebt hat oder die Kämpfe, die man hier irgendwie geführt hat, sei es für sich selbst oder für die Familie, um die Kämpfe um Bleiberecht und so weiter, das hat mit viel, viel Geduld und Kraft zu tun, aber das sehen die Leute erstmal gar nicht, ne? Weil sie sich sehr auf diese Opferdings da konzentrieren und das kann ich überhaupt nicht haben. In der Gesellschaft wird dir eine bestimmte Rolle gegeben, ne? Irgendwie Flüchtling, Migrant, Migranten, Frau. Und es ist nicht so einfach, das durchzubrechen, ne? Oder den Leuten klarzumachen, hier. Also Migranten, geflüchtet, Aktivisten, kämpferisch, hat das und das und das und das irgendwie geschafft. Also nicht nur irgendwie, um zu sagen, wie, was sind meine Erfolge, sondern irgendwie den Leuten klarzumachen, ich spiele in dieser Gesellschaft eine Rolle. Ich nehme mir das, was ich will und ich versuche, Dinge in dieser Gesellschaft zu verändern. Einsatz von der anderen Seite des Mikrofons. Außer du möchtest noch was sagen oder ihr habt noch was? Nee. Also wenn ihr möchtet, es gab noch diese Frage mit dem imaginären Bild. Ah, Mist, das habe ich vergessen. Nochmal. Also wenn du dir vorstellst, was so eine Situation ist, die empowernd war oder die du dir vielleicht auch wünschst für die Zukunft, könnte in beide Richtungen Bild gehen. Atlas 6 und, über Bilder, die fehlen. Ich durfte ja nicht bei der Klassenfahrt mitmachen. Ich habe natürlich eine Erlaubnis beantragt, die wurde abgelehnt. Und kurz danach, nach der Ablehnung, bin ich zu der lokalen Presse gegangen und habe davon erzählt. Einen Tag darauf bekomme ich eine Nachricht, ich darf mitfahren. Meine erste Aktion, sage ich mal, die auch erfolgreich war, weil ich halt das erreicht habe, was ich erreichen wollte, nämlich mitfahren. Und wie dieses Bild aussehen könnte, weiß nicht. Ich stehe irgendwo auf dem Bild und habe die Erlaubnis und freue mich. Standbild. Eine mehrspurige Montage der Beweggründe. Still. A multi-track montage of moving causes. Ist die Aufgabe dann anordnen? So is the task. Naredati, poredati, rasporediti. Oder zusammensetzen? Poslagati, seidno poslagati. Was bedeutet das Montage? Montage. Montirati. Montage. Und ich habe gedacht, wir haben hier only have photos von Frauen, die immer was machen. Und do something. Und ich finde es auch so also gut, okay, wenn wir nichts machen. Don't do anything for once. Aber vielleicht könnten Frauen fotografieren, die schlafen oder die nichts machen. Oder und das wäre voll schön. Ich finde, es wäre voll schön, wirklich. Ne? So einfach einen Moment für uns. Und ja, und das war's. Gerade sitzen welche zusammen um den Tisch. Arranging die Bilder zusammensetzen. Später sitzen welche am Montagetisch, die Worte zusammensetzen. Noch später sitzen welche vor der Lautsprecherin, die Vielstimmigkeit zusammensetzen. Wie die Bilder, die wir gesehen haben, dass die Frauen immer kämpfen. Das heißt, die Arbeit finde ich schon wahrgenommen, aber was mich selber freuen würde, wenn das Bild sagt, dass die Frau angekommen ist, ohne diese Hindernisse. Das ist schon die Überlegungen, ist schon gemacht, geplant, dahin gegangen, die Grenzoberschritte brechen könnten. Aber es gibt mal Momente, die einfach Ruhe, dass sie sagen, angekommen, alles gut. So ein Bild finde ich nicht da. Kampf über Kampf über Kampf. Wann ist dann das Ankommen? Ich glaube, das Problem ist, dass es einfach kein Historiker, also dass die Geschichte komplett in, glaube ich, in allen Kulturen und Nationen nochmal neu geschrieben werden muss. Es braucht sozusagen eine feministische Geschichtsschreibung. Feminist Historiography. Es braucht ein historisches Bewusstsein dafür, was Frauen in der Geschichte geleistet haben, als Einzelpersonen, aber auch in Gruppen. In ihrem Kopf taucht ein Bild auf. Mir fehlen die Bilder von den Konzernen, die Waffen produzieren und verkaufen. Mir fehlen die Bilder von den Menschen, die Deals machen, die Menschen das Leben kosten, wie im Jemen. Dass das mal in Vordergrund gerückt wird, dass die Menschen verstehen, warum diese ganzen Menschen fliehen. Weil sie werden wie eine Plage betrachtet mittlerweile, wie eine Gefahr für die Gesellschaft und sie wollen unser Geld und sie sind so gefährlich. Dabei wird total ausgeblendet, wie gefährlich diese heutige Gesellschaft und diese ganzen Mächte an Regierungen sind, wie sie Waffengewalt anwenden und wie sie Menschen unterdrücken. Jede Montage ist als räumliche Bewegung zu lesen. Every montage can be read as a movement in space. Ein Streifzug durchs Material. An expedition through the material. Eine deterritorialisierte nomadic learning. Nomadische Erkenntnis. Sie überlegt und erinnert sich. Und diese Bilder von den Bahnhöfen, das war für mich, es war unglaublich, weil das war ein Moment, was für uns sozusagen wie eine Utopie war, ne? Das sind Erfahrungen, die man weitergeben muss, weil das, was 2015 irgendwie passiert ist, dieser Umbruch auch in der Gesellschaft, finde ich, das ist ja noch nicht vorbei. Es ist unsichtbar geworden, aber es ist diese Begegnungen, die damals entstanden sind, die sind ja nicht vorbei, die sind ja immer noch da, nur unsichtbar. Die Verhältnisse auseinandernehmen. Connections. Und dann wieder neu zusammensetzen. Together in a new constellation. Gemeinsam. Together eine Kooperative von Montierenden. Montage builders. Ja, das weiß ich noch. Das fand ich schwierig. Sie denkt nach. Weil genau dieses Stichwort kein Bild, glaube ich, bei mir dazu passt, dass, finde ich, ganz viele, oder dass für mich gerade ganz viele Prozesse und Gedankengänge und Lerneffekte stattfinden, die eben gerade nicht sichtbar sind, ne? Die genau nicht einfach nur sich in einer Demo ausdrücken, die eben ein Bild produziert oder symbolhaft nutzbar sind. Von daher wäre das vielleicht so ein bisschen eher ein alltäglicheres Rather Bild. An everyday picture. Vielleicht wirklich the one of a room. Das von einem Raum, in dem man zusammensitzt und sich Zeit nimmt und sich austauscht. Und das ist halt kein besonders spannendes Bild, weil nicht irgendwas besonders hervorsticht oder was passiert. Aber ich glaube schon, dass das für mich ein ziemlich zentrales Bild ist, weil gerade solche Kontexte und Situationen überhaupt dann erst die Bedingungen schaffen, dass andere Bilder produziert werden können. Dismantling, demontieren, remontieren, von vorne beginnen, over again, niemals fertig werden, never being finished. Nennen Sie es, call it, die Zusammenhänge erfassen, the contexts, wenn Sie wollen, if you want. Oder nennen Sie es, call it, die Verantwortung für Narrative tragen. For the narrative. One thing is clear. Fest steht, devoting der Montage Zeit und Raum zu geben, ist eine Möglichkeit der Solidarität. Allerdings habe ich, je älter ich werde, auch gelernt, dass Utopien sehr gefährlich sein können, weil sie obstruieren die Träume von anderen Menschen zum Beispiel. Vielleicht liegt es genau da, eine Möglichkeit der Veränderung, wenn wir zulassen, dass Utopien eigentlich eine Pluralisierung von Räumen, Utopie heißt ja auch Topos, ne, kommt auch von Raum, aber es wird vielleicht immer nur als Singular gedacht und sogar als eine Insel. Und wie wäre es, wenn wir von Utopias oder Utopien und keine Ahnung, also versuchen, diese Pluri da reinzubringen. Try to learn, also to dream more wir sollten in plural. Vielleicht versuchen zu lernen, mehr in Plural zu träumen. Here is another picture of this recording studio. Die Vorhänge sind offen und man sieht durch die Fenster, dass es draußen dunkel ist. There are lots of pictures spread out on the table. Am Rand stehen leere Gläser und Tassen. They are empty. There are still cables on the floor and microphone stands are positioned along the sides. Über der Tür hängt ein rotes A red Schild, sign bearing the word auf dem Ruhestand. Quiet is suspended over the door. Es leuchtet Its aber light nicht. Is off. Who moves? Eine mehrspurige Montage der Beweggründe. Ein Hörspiel von Swoosh Liu. Interviewpartnerinnen: Samah Abdelkader, Kathy Braun, Tanja Manscheno, Katrin Schuchart, Nojana Ivanova, Lea Djatki, Asmara Habtetsion, Nevros Duman. Sprecherinnen: Vanessa Berbo und Kinder Hmeidan. Komposition Katharina Pelosi. Technische Realisation Angelika Körber, Christian Alpen und Manuel Gloschewski. Regieassistenz Verena Katz. Text und Regie Katharina Pelosi und Rosa Wernicke. Dramaturgie Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks in Kooperation mit Deutschlandradio 2019. Naja, wir brauchen halt Utopien, ne? Utopien. Ich meine, wir reden sehr viel über eine Welt, in der es keine Grenzen mehr existieren, ne? In der es nicht darum geht, welchen Pass du besitzt, um von A nach B zu reisen, oder der Pass entscheidet darüber, wie wichtig du bist oder wie unwichtig du bist, so, ne? Und klar, das hört sich wie eine Utopie an. Das ist auch, wenn wir uns die politische Situation anschauen, irgendwie was alles passiert, dann ist es auch eine Utopie. Aber es ist etwas, was dieser große Wunsch, der auch einem so Kraft gibt, irgendwie so weiterzumachen. Also verstehst du, was ich meine?